dies und wer im gleichen Maß bestraft, wie er bestraft wurde, hierauf aber wieder zu Unrecht angegriffen wird, dem wird Allah ganz gewiss helfen. Allah ist wahrlich allverzeihend und allvergebend.